Hallo und herzlich willkommen zu Vierecken 2L, war die erste Ausgabe in der Rückrunde und die Stimmung ist wirklich angespannt, das muss man jetzt mal wirklich so sagen. Das gibt's doch gar nicht. Hannover 96 hat mir einen Sieg verhagelt von über 300 Euro. Aber das war scharf, wa? Das war haarscharf dabei. Oh, der war noch besser. Hätte diese Mannschaft gewonnen, hätte ich bei Tipico fett abgesahnt. Nein, da tippe ich einmal in 100 Jahren auf Hannover 96, auf Hannomag 96. Und dann vergönnst die einem, das gibt's doch gar nicht. Gegen Darmstadt, 76, das gibt's doch nicht. Potscho, ich begrüße dich. Ja, schönen guten Tag, Chris. Also ich habe ja mitgelitten. Ich habe ja, wo du es erzählt hast, habe ich dann. Aber naja, aber du machst nichts. Wie wir auch bei WhatsApp schon gemerkt haben, diese Aufbruchstimmung ist ja in deinem Kopf da bei Hannover. Und ich finde es auch ein bisschen schön, weil du ja in letzter Zeit eher, despektiere ich dich manchmal auch gegen Hannover 96 geäußert hast. Zu Recht. Auch, kann man so sagen. Und ich weiß ja auch, dass in deinem näheren Bekanntenkreis richtige Hardcore-Hannover-Fans rumlaufen. Ja. Aber für die sieht's gar nicht so gut aus jetzt, ne? Die sieht ganz, ganz zappenduster aus. Ich war wirklich gehypt auf diese Rückrunde. Ich konnte zwar, um das direkt mal vorwegzunehmen, nichts sehen. Ich war in Berlin war ich und konnte deswegen nichts sehen von diesem Bundesligaspieltag. Hab nur das ein oder andere Schnipselchen bei SSN gesehen, wo, das muss ich jetzt mal direkt, wo ich im Rant-Modus bin, mir tierisch diese Deadline-Day-Clips auf den Sack gehen. Oh, da frage ich dich direkt mal eins von. Die kriegen ja alle Farbe in die Fresse. Außer warum denn nicht nackt? Ja, das frage ich mich auch. Wir haben ja zwei verschiedene Tussis, die wir da geil finden. Ja. Aber das hätte ich mich auch gefragt. Aber die kriegen ja alle Farbe in die Fresse. Flüssige Farbe. Nur dieser eine grauhaarige, dieser Silberrücken. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Noah Podelko. Genau. Der kriegt gelben Staub in die Fresse. Ja. Hat er sich etwa dagegen gesträubt, zu sagen, ich krieg gelbe Farbe ins Maul? Hat sich gegen das komplette Deadline-Day-System gesträubt. Oder das ist gelb gefärbtes Koks. Das war noch über, denke ich mal, von der Weihnachtsfeier, genau. Das gelbe Koks. Und ich war wirklich. Ich verstehe es auch nicht, diese Deadline-Day-Geschichte. Ist zwar ganz interessant, aber man muss doch nicht jahrelang davor damit anfangen, um dann zu sagen, ja, jetzt ist Schluss. Ja, es ist ja irgendwie am 1. Februar oder sowas, ne? Oder am 2. Ja. Ist ja nun schon noch ein bisschen hin. Da ist schon so ein Tag. Ja, das ist doch auch schon seit 4-5 Tagen der Spot. Ja, das ist ja dann schon 10-12 Tage. Das ist doch ein halber Monat. Und da bringt doch nichts. Das gibt's doch gar nicht. Ich war wirklich gehypt auf diesen Rückrundenstart. Und das hat man ja auch auf der Heimfahrt von Berlin ins traute Hannover. Da habe ich eine emotionale Rede bei uns in die 4-Ecken-2-11er WhatsApp-Gruppe gesprochen. Ja, ja. Und es kam darauf nur zurück, sowas kann ich nicht ernst nehmen. Und jetzt bitte, jetzt bitte mal an alle Hörer, ich spiele diese Nachricht noch einmal ab. Und also wenn man so eine emotionale Brandrede nicht ernst nehmen kann. Und ich habe sogar den ersten Torschützen von Hannover 96 prophetartig vorausgesagt. Also mehr Emotionen kann ich einfach nicht in eine Sprachnachricht schicken. Potscho, du hast sie schon mal gehört für die Hörer. Ich bin ja im hannoveranischen, wie heißt die Frau von NDR 2? Meinst du Sabine Töpperwien? Sabine Töpperwien. Ich bin ja wirklich bekennender Sabine Töpperwien Ultra. Ja, mindestens und, das. Und auch Imitator. Und da bist du der Beste. Da bin ich der Beste. Und das spiele ich jetzt einfach nochmal ab, dass man also wirklich nochmal meine Emotionen zum Rückrundenstart nochmal greifbar machen bekommt. Trifft ausgerechnet Hugo Almeida unter seinem alten Lehrmeister Thorsten Schaaf, oder wie der heißt. Ausgerechnet Hugo Almeida. Das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. In diesem Sinne, Jungs, viel Spaß beim Rückrundenstart. Also, und darauf bekommt man dann nur so ein despektierliches, das kann ich nicht ernst nehmen. Bei mir war es so, dass ich in dem Moment, als ich es gehört habe, gerade aus der Filiale raus war. Ja, da ist natürlich die Laune immer gut. Ja, da ist die Laune spitze, besonders weil ich noch schnell einkaufen wollte. Wo warst du einkaufen? Bei euch im Store? Bei mir im Laden, ja, das tue ich sonst nicht. Ja. Und es ist auch wieder das passiert, warum ich es nicht mache. Mich fragen Leute, warum ich es nicht mache. Ich ziehe dann immer meine Jacke an, ne? Ja. So, und mach die auch vorne so ein bisschen zu, damit man halt die Klamotten nicht sieht. Ja, das natürlich. Problem ist nur, die Leute kennen mich natürlich. Die Kunden oder die? Die Kunden. Ja, ja. Ach so. Die kennen mich natürlich. Ja, ja, klar. So, und dann gehe ich nur den ersten Gang lang bis zum Backautomaten. Das sind nur 4-5 Meter. Auf diesen 4-5 Meter werde ich schon vor 2 Kunden angesprochen. Können Sie mir mal gerade da helfen? Ja, da muss man wirklich sagen. Da muss ich eigentlich sagen, halt die Fresse, ich hab Feierabend. Ne, eigentlich musste der ein gefrorenes Baguette über den Schädel ziehen. Das wäre auch schön. Aber wenn wir ehrlich sind. Nicht brechen. Aber wenn wir ehrlich sind. Jede Decke müsste brechen. So ein X-Ray Fatality Move von Mortal Kombat X. Ja. Aber wenn wir ehrlich sind. Sind wir ja immer. Ich bin ja nun ein alter Hase in diesem Geschäft. Dass wir den Zirkus des Lebens nennen. Was denn? Ja. Was war denn? Ach nee, ich find's immer so schön. Ich denke immer, ich bin der einzig Bekloppte, der sich aus den Fingern irgendwelche Begriffe saugt, die sich dann intelligent anhören, aber du bist da nicht weniger begabt. Ja. So, und mit weit über 30 Jahren kann ich dir sagen, ruhig bleiben. Ich habe so viele graue Haare in den letzten 1,5 Jahren bekommen. Mhm. Da denke ich mir, gute Frau, was meinen Sie denn? Warum habe ich meine Privatjacke über meine Dienstkleidung gezogen und sogar verschlossen? Was könnte das bedeuten? Was könnte das bedeuten für Sie? Du musst sie einfach geistig wie verbal bloßstellen. Das Problem ist, ich komme ja immer wieder. Weitermachen. Gebetsmühlenartig ich bin weitermachen. Nicht derjenige, der immer die Leute anlächelt. Das waren ja auch nicht mit Lächeln. Ne, aber ja. Nee, ist schon nervig. Am Samstag war ich mit meinem Cousin und meiner besseren Hälfte in Berlin unterwegs feiern. Mhm. Und als wir dann nachts nach Hause gekommen sind, da hat der, also ich bin wirklich, ich bin, wenn ich radikalst abgeschossen bin, verhalte ich mich das ein oder andere Mal wie ein Kleinkind. Ja, du warst auch leicht aggressiv. Ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wer mir da entgegen. Ja, oder ob dir Waschbecken entgegenkommen. Die reißt auch schon mal. Die alte Kamelle. Mhm. Also, dass sich da noch jemand dran erinnern kann. Das gibt's doch gar nicht. Die habe ich ja selbst schon fast vergessen. Ja, versoffen hast du die, nicht vergessen. Versoffen hast du die. Das war, war das ein schöner Tag. Da habe ich, da gab's in diesem, bei dieser Feier, es war eine relativ große Feier, da gab's in so einem separierten Raum, gab's dann das Buffet, ne, was man sich nehmen konnte. Mhm. Und da habe ich dann nachts um 2, 3, meinetwegen auch 4, mitten in den Saal, also wirklich, ich habe den wahrscheinlich nochmal kurz abgescannt und habe nochmal berechnet, wo denn genau wirklich die Mitte dieses Raumes ist, hingekotzt. Und habe wirklich aufs Parkett gekotzt, mitten in den Raum, wo das ganze Essen und die Desserts und die ganzen Käseplatten noch standen, habe ich radikals hingereiert und es war keiner da. Konnte das, keiner sehen. Hättest du mal ein Foto gemacht? Hättest du mal ein Pick genommen? Nein, da war ich nicht mehr zu einer Lage. Oh mein Gott. Ich habe wirklich da hingereiert und bin dann nach rechts ein bisschen abgetorkelt und habe mich da am Buffettisch festgehalten. Mhm. Und habe eigentlich nur darauf gewartet, dass irgendwie was auf mich einprasselt. Da muss ja irgendwer, auch diese Lautstärke, bei der sich das abgespielt haben muss, da muss ja irgendwer was mitbekommen haben. Nein, ich war wirklich ganz alleine in dem Raum. Dann fing natürlich meine Synapsen an zu rattern. Ja, ja, ja. Was machst du? Rennst du hier kurz raus oder rennst du hier ganz schnell raus und sagst nix? Oder versuchst das Beste und schiebst es ein bisschen auf deinen alkoholisierten Zustand? Ich habe dann Servietten genommen, 4 Stück. 4 Stück? Ja. Hab die auch auseinandergefallen. Hab die auseinandergefallen und hab die, also dass es nur optisch abgedeckt war, das Erbrochene. Und bin dann nach draußen gegangen und habe damals meiner anderen, älteren, besseren Hälfte erzählt, dass mir ein Malheur passiert ist, ich es aber so gut es ging weggemacht habe. Ja, und dann sind da das ein oder andere Persönchen ist dann da reingegangen und hat gesehen, dass das schon völlig durchgesifft war, dass die Servietten, die ich daher draufgelegt habe, und das schon ein relativ großes Desaster war. Ja. Ja, und man muss dazu auch sagen, wo ich ja ungeschoren davongekommen bin, eine halbe Stunde zuvor habe ich ja das angerichtet, wovon du gerade erzählt hast. Mhm. Tür abgeruppt und ein Waschbecken abgeruppt. Also war ein schöner Abend, muss man sagen. Ja, ich meine, das sind ja auch die Abende, an die man sich gerne erinnert. Ja. Ne? So. Beziehungsweise man kann sich ja oft nicht dran erinnern. Das ist das Problem. Ja, ich finde es schlimmer, wenn einen Leute ansprechen, so, oh, du warst aber besoffen am Samstag. Du hast die Leute nicht in Erinnerung, dass du die jemals gesehen hast. Ja. Ne? Das ist richtig. Wildfremde Leute dich dann da. Ja, Mensch, schöne 4-12er-Ausgabe bisher. Ja, Mann. Muss man sagen, vielleicht kann sich der ein oder andere geneigte Hörer jetzt schon denken, dass wir vielleicht nicht so viel Zeit hatten, Bundesliga zu gucken, obwohl wir so viel Bock hatten, wie man an meiner Sprachnachricht gehört hat. Aber Tippspiel, da kommen wir nachher noch zu, denn da hat sich einiges getan. Ach, du Scheiße. Nee, diesmal war ich nicht gut. Ich bin schon seit 5 Monaten da nicht mehr gut. Ja, ist auch nicht schlimm. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir heute Morgen um 5:15 Themen aufgeschrieben. Boah. Verrückt, oder? Ich freue mich auch immer, wenn an meinen freien Tagen, wenn du so um gefühlt, nee, nicht nur gefühlt, sondern realistisch, so gegen 6 Uhr ja. dein Handy bimmelt. Und da ich ja das Handy immer anhaben muss, weil kann ja immer was sein auf der Arbeit und ja, so, ja. Ne? Ich habe ja die 4-12er-Gruppe, unsere interne, schon auf stumm gestellt. Die Einzelnachrichten von dir, die habe ich halt noch nicht auf stumm gestellt. Noch nicht, vielleicht sollte ich mir das mal überlegen in Zukunft, weil, naja, wenn du so um 5:35 Uhr eine Nachricht schickst, ey, 4-12er heute Mittag, ich hab Zwischendienst, dann, naja, ist das seltsam, wenn man, besonders wenn man bis 4:30 Uhr gefühlt Counter-Strike gezockt hat. Ja, und wieder einen dicken Reibach gemacht hat, ne? Richtig, richtig, richtig. Du bist ja wirklich ein Kosmopolit, bist du ja. Ja, in der Hinsicht. Ja. Ja, Fußball. Also ich habe Fußball, ja, darum sollte es hier gehen. Ich habe auch nicht viel gesehen. Ja, ja, die ja Samstags-Nachmittagskonferenz nicht gucken können, weil ich arbeiten war. Aber abends war ja eigentlich auch erst abends dein konnte ich gucken. Oh, naja. Und können wir auch gerne mit anfangen mit dem Samstagabendspiel Gladbach gegen Dortmund. Ich bin der Meinung, dass Gladbach überhaupt nicht so schlecht gespielt hat. Ja, okay. Aber Dortmund war einfach besser. Und dann musst du auch einsehen als Fan, dass du dann auch mal ein Heimspiel verlierst, was natürlich nicht schön ist. Besonders auch nicht mit der Motivation und so weiter. Aber ich denke, es kann der Mannschaft auch ein bisschen gut tun, um zu merken, dass sie halt nicht nur auf dieser hohen Welle schwimmen und dadurch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Nichtsdestotrotz hätte ich mir natürlich einen Sieg gewünscht, ganz klar. Man muss aber sagen, aus der Hinrunde seid ihr auch nicht so bravourös gekommen, ne? Also da war ja auch schon ein bisschen Trouble. Es ist jetzt ein bisschen Wellengang im Wasser, kann man sagen. Aber ja. Das ist alles gar nicht so schlimm. Nee. Ne, weil Olaf Schubert hat ja ganz gut eigentlich einen Griff hat bisher. Sag mal jetzt, ich hab's ja dich schon mal privat gefragt. Ja. Olaf Schubert. Ja. Ich möchte da wirklich keinen Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, nur vom Sehen her kenne. Aber ich unterstelle dem nichts. Gott bewahre. Aber wenn der so am Mikrofon ist und nach dem Spiel so Interviews gibt, da stelle ich mir immer Rasterhaare, also richtig so ein meterlange Rasterhaare an dem vor. Und dann ist das so ein richtig schöner Kiff-Bruder. Rastafari sozusagen. Also, ja, Rastafari. Kann das sein, dass der eventuell und, Sevilla da mal das ein oder andere Zigarettchen raucht? Ich kann mir nur vorstellen, dass du das dahingehend interpretierst, dass er immer so weit aufgerissene Augen hat. Ja, ja, genau. Und so. Aber das ist ein Trugbild. Oh. Da du dich ja in dieser komischen Drogenszene überhaupt nicht auskennst, weil du ja so ein asketischer Mensch bist. Ja. Ja. Ist es ja so, dass der geneigte Kiffer hat ja nicht so weit aufgerissene Augen. Nee. Der hat ja hier eher diesen Because I got so. Vielleicht sind da andere Drogen unterwegs oder vielleicht ist es einfach nur ein fröhlicher Mensch. Ich gehe eher davon aus. Mhm. Aber nochmal auf das Spiel zurückzukommen, man muss dann einfach sagen, dass das Dortmund das cleverer ausgespielt hat, dass Dortmund besonders bei den Toren einfach der Hintermannschaft von Gladbach klar überlegen war. Ja. Und die Hauptsache daraus, nämlich ehrlich, und das ist echt krass, als Reus das Tor geschossen hat, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, er hat nicht vor der Nord gejubelt. Nein, er ist ein alter Gladbacher. Ne? Und er hat da nicht gejubelt, obwohl man ja sagt, dass nach einer Saison das gut ist, dass man dann auch wieder jubeln darf und so. Ne? Fand ich gut, fand ich sympathisch. Ich war ja sowieso nie sauer, dass er gegangen ist, im Gegensatz zu vielen anderen, weil ich kann das nachvollziehen, wenn sein Heimatverein ruft, dass man dann geht. Ja, und auch wenn es nicht der Heimatverein ist, man kann, meine Güte, es ist ja jetzt ja, aber unter uns Pastorentöchtern, es ist ja schon eine Kategorie höher als Gladbach. Ja, ja, natürlich. Ne? Natürlich. Und dann verlierst du dann halt auch ein Heimspiel mal. Ja, jetzt musst natürlich. Du natürlich gucken, dass du nicht in einen Trott reinkommst, wo du öfters verlierst und so weiter. Du hast natürlich auch mit einem gesperrten Granit Xhaka eine wichtige Säule, die irgendwo wegfällt. Nichtsdestotrotz muss man jetzt gucken, dass man genau den gleichen Weg wieder anfängt zu gehen, wie man den am Anfang mit Schubert gemacht hat. Ja, es ist wirklich ein bisschen knapp. Also was heißt knapp? So ein bisschen schwierig jetzt. Ne? Es droht wieder, natürlich sind wir noch ganz, ganz weit entfernt, so ein bisschen die Wiederholung der Hinrunde, ne? Ja, ja, ganz genau. Ja, aber wer ist denn der nächste Gegner? Kann man das sagen? Kann man bestimmt sagen, ich habe es aber gerade nicht im Kopf. Dann sage ich es dir nicht. Mhm, das ist nett von dir, nicht. Warte mal, wäre dann der 19. Spieltag, nummeristisch. Ja, genau. Das ist ein Freitagsspiel, das wäre der erste FSV Mainz 05. Mhm. Unangenehm. Unangenehm, aber möglich. Ja, das glaube ich auch. Wenn du ins internationale Geschäft willst, musst du auch Teams wie Mainz 05 einfach schlagen, auch mal auswärts. Ja, völlig richtig. Und ich glaube, das tut ihr auch. Das hoffe ich auch. Ja. So viel zu dem Spiel. Ich habe nur die Tore gesehen und habe euch da jetzt auch nicht so untergehen sehen. Also es war natürlich dann am Ende ein bisschen hoch, die Geschichte, ne? Ach ja, sagen wir es so, wie ich auch, besonders das zweite Tor, da haben sie halt die Gladbacher klassisch ausgespielt, kann man sagen. Und wenn dann natürlich so ein Tor fällt und dann nochmal das Anschlusstor fällt, dann machst du natürlich auf. Aber der Gündogan ist schon eine Maschine, oder? Ja, aber ich finde ihn halt nicht so sympathisch. Ha, das finde ich ja interessant. Finde ich nämlich mega sympathisch, den Burschen. Ja? Ja, weil er auch so ein, bei Sky Sport News hat er dann auch so ein Post-Match-Interview gegeben. Da hat er auch nochmal so einen kleinen Seitenhieb in Richtung München gegeben. Natürlich, ich als Bayern-Fan würde mir jetzt denken, ach Mensch, du bist so eine alte Sau. Nee, ich finde sowas gut. Immer raus, immer auf die Fresse. Das ist doch hier eine Kontaktsportart. Alter, komm, auch mal verbal ein bisschen Gas geben. Ich fand das schön. Ich finde den auch gar nicht dumm. Aber er sagt doch sinnige Sachen. Das sage ich auch gar nicht. Der ist mir aber zu lieb. Ist ein Lieber, ja. Das kann ich natürlich verstehen. Du als praktizierender Menschenhasser bist natürlich da. Alleine, selbst auf dem Platz und so, da lacht der zwischendurch und so. Lachende Menschen sind mir generell ein bisschen suspekt. Ja, das gibt's ja gar nicht, ja. Nee. Meine Güte, Pocho. Ja? Da hast du dir ja einiges vorgenommen für 2016. Aber hallo. Ja. Dann natürlich das Freitagsspiel, welches ich natürlich auch nicht sehen konnte. Hamburg gegen den FC Bayern München. Ich habe genau dieses Ergebnis getippt, 1-2, denn ich wusste, das wird eine harte Nuss. Die Hamburger sind ja wirklich relativ gut drauf, muss man sagen. Für ihre Verhältnisse, ja. Für ihre Verhältnisse absolut. Muss man auch nicht so in den Himmel loben, dass sie Zehnter sind. Also das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Genau. Ja, absolut. Das ist der HSV. Das ist eine der besten und größten deutschen Städte. Darf man doch mal sagen, wie es ist. Die größte deutsche Stadt. Ne? Da muss man doch mal Impact, wirklich ein bisschen mehr Anspruch haben als ein Trainer Bruno Labbadia und Platz 10. Ja, absolut. Das muss man natürlich sagen. Aber wo die natürlich herkommen, da muss man jetzt echt mal so ehrlich sein und sagen, ist schon nicht schlecht. Ich mag ja auch die Stadt. Ich liebe die Stadt. Ich mag ja sogar den Verein. Aber die Führung des Vereins ist einfach momentan für mich absolut ein No-Go. Unter aller Kanone, absolut. Sowohl Trainer, Manager, Präsident, Gönner und wahrscheinlich auch der dritte Kassenwart ist ein dummes Arschloch. Ja, mit dem Trainer, mit dem Herrn Labbadia, komme ich auch nicht so ganz klar, aber ich glaube, das ist der richtige Mann für diesen Verein. Ich kann dir aber gar nicht sagen, warum. Meinst du nicht? Ich musste gar nicht mehr auch im Fernsehen sehen, um ehrlich zu sein. Naja. Gar nicht. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Aber mir war es auch klar, die Bayern jetzt nicht nur wegen diesem KSC-Spiel, was man verloren hat, das ist natürlich eigentlich kackegal. Aber die Bayern kommen ja traditionell immer schlecht aus der Winterpause. Ja, besonders wenn sie nicht trainieren unter Pep Guardiola, ne? Trainieren ja nicht. Ich habe hier mir in meine Notizgeschichte, habe ich mir einen Artikel reingepostet, in dem ein Bayern-Insider meinte, dass es ist ja ein relativ entschlacktes Trainingsprogramm, was Herr Guardiola fährt, aber dann, wenn er trainiert, dann volles Brett. Das bringt's natürlich. Sieht man an der Verletzung von Jerome Boateng jetzt, ne? Brett zu machen. Das ist natürlich recht dumm. Ich weiß sowieso nicht, was da jetzt abgeht im letzten halben Jahr unter Pep Guardiola. Ja. Ob die da jetzt immer nur Tee trinken mittags und dann mal eine Runde laufen, um Uli Köhler dann in die Kamera zu lächeln. Der geht mir auch richtig auf den Zeiger. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen richtig negativ eingestellt. Tut mir leid, Hörer, ehrlich, aber der geht mir richtig auf den Sack. Also Uli Köhler ist ja wohl die personifizierte parteiische, menschliche Gestalt, die es überhaupt gibt. Ich meine, ja. Ist ja in Ordnung, dass es immer auch Reporter gibt, die immer an der gleichen Stelle sind. Ja. Aber als sowohl als Schiedsrichter als auch als Journalist muss man doch wenigstens mal ein bisschen davon abgehen, immer nur den einen in den Himmel zu loben und die anderen scheiße zu finden. Ich bin ja schon unendlich froh, dass Marcel, ich bin Bayern-Fan, Reif aufhört. Mhm. Aber das... Gerüchte gibt's ja schon, dass jetzt... Ja. Das ist nicht mein Mensch. Also Gerüchten ja. zufolge geht Herr Marcel Reif zu RTL. Der gehört dahin. Da gehört er hin. Da gehört er hin. Zum Atzenverein, Atzensender Nummer 1. Ich habe alle RTL-Kanäle oder beziehungsweise alle aus dem RTL-Network gesperrt bei mir im Fernsehen. Zu Recht, die sind bei uns irgendwie auf dreistellig, sage ich mal. Ich gucke sie nicht mehr. Ich lasse es einfach. Das ist ganz, ja. Das ist super einfach. Das ist genau wie mit süchtig machenden Substanzen. Lass es einfach. Wenn du es nicht willst, dann lass es einfach. Ja, aber was heißt süchtig machende Substanzen? RTL ist ja einfach nur schlecht produzierte, saudumme, asozialen Unterhaltung. Also, ich komme darauf nicht mehr klar. Ich weiß nicht, ob es damit zurechtkommt, dass man älter wird und dass man über die Sachen nachdenkt, obwohl ich bei meinen Eltern dann, wenn sie dann anfangen zu erzählen, was sie da bei irgendeiner Sendung gesehen haben, hast du gesehen bei dieser Gerichtssendung, der und der Fall. Die glauben das. Ja, das gut, okay, das, okay. Das ist schlimm. So eine gewisse Mediennaivität ist wahrscheinlich auch in so einem Alter gegeben. So. Also. Nee, würde ich noch nicht mal sagen. Aber das Schlimme ist einfach, das versaut uns alles. Und das versaut ja. uns auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die so schon schlimm genug sind. Ja, da sage ich nur BBC gucken, BBC Sports. Ja. Einzige Alternative, irgendwie, was man so free gucken kann. Aber RTL. Ja, nicht nur RTL, also Sat.1 und so diese ganzen Sachen, die da nachmittags und abends kommen. Guck mal, es hört sich total abgehoben und Hashtag abgehoben. Überhaupt nicht. Aber ich gucke nur noch Sky. Ich gucke kein Free TV mehr. Ich gucke mal bei ProSieben rein, weil da ganz gute Sachen manchmal laufen, ne? So an Filmen und an Serien und so weiter. Gucke ich. Aber die gleichen Serien kann ich auch 4 Staffeln vorher auf Sky auf irgendeinem Sparten senden. Ja. Ja, natürlich schon. So. Wenn du dann auch noch hier Amazon Prime, Netflix oder sonst was hast, dann brauchst du den ganzen Scheiß nicht mehr. Da hat Kevin Spacey vor 2 Jahren oder so schon das Richtige gesagt, das wird das irgendwann komplett ablösen. Absolut. Weil die Leute halt dann gucken können, wenn sie möchten. Ohne Frage, jetzt pass mal auf. Meine Mutter hatte vor 14 Tagen Geburtstag und da war halt die ganze Sippe war bei meinen Eltern und da waren wir natürlich auch da. Und da war, mein Cousin ist ja jetzt irgendwie seit einem halben Jahr in Berlin studieren und da war sie, die Mutter, völlig entrüstet, hätte ich fast schon gesagt, also völlig verwirrt, dass er gar kein terrestrisches Fernsehen mehr hat, dass er keinen Kabelstecker oder so im Fernsehen hat. Da habe ich zu ihr gesagt, also dazu muss ich erst mal kurz mein Sehverhalten erklären. Ich gucke, wenn überhaupt, irgendwie gucke ich mal, wenn der Fernseher laufen soll, dann ist es immer SSN. Mhm. Weil, ne? Ja, klar. Du läufst halt immer was und dann guckst du mir ein bisschen Bundesliga-Zusammenfassung und so. Dann, was ich noch gucke, das ist natürlich schon so ein Guilty Pleasure, ist einer unserer hervorragenden, richtig schlecht recherchierten wie produzierten Nachrichtensender. Tagesschau 24 und NTV und so, die lasse ich dann halt morgens auch mal ab und zu laufen. Da stehe ich auch zu, ne? Ein bisschen Nachrichten. Und das war's. Das ist es, was ich am Fernsehen gucke. Also Sky mal so ein bisschen was und dann irgendwie weit abgeschlagen gar nichts mehr, würde ich sagen. Dann ist der, also zu 95%, vielleicht sogar der ein oder andere Prozentpunkt noch höher, gucke ich YouTube nur noch. Ich gucke. Ja. Egal wo ich bin, ich habe überall im Bad oder in der Küche, wenn ich da irgendwas koche oder so, habe ich immer das iPad stehen und gucke irgendwas. Genau. Guck irgendwas auf YouTube. Ich gucke momentan Cinema Blend mega gerne, den YouTube-Channel. Das ist halt so, da geht's halt so um Kino-Trivia und sowas. Mhm. Das ist ganz, ganz nice. Aber ansonsten wüsste ich gar nicht, was man im Free TV gucken könnte. Das ist so unfassbar scheiße, dieses Programm. Und ich verstehe auch Menschen gar nicht, die da wirklich sich so um 20.15 Uhr hinsetzen. Mensch, jetzt gucken wir mal den Bachelor. So, weißt du, da würde ich mir so dreckig und dumm bei vorkommen. Das muss man wirklich sagen. Da komme ich mir wirklich. Also, ich habe ja jetzt auch keinen akademischen Grad, ne? Du ja auch nicht. Noch nicht. Noch habe ich keinen, genau. Vielleicht wird da irgendwann. Dr. Podcast. Ich habe ja wirklich keinen akademischen Grad oder so. Und habe einen wirklich extrem bodenständigen Job. Aber ich würde schon von mir sagen, dass ich, wenn ich diese Scheiße bei RTL oder Super RTL, RTL 2, Frauentausch etc. gucke, da komme ich mir so schäbig und dumm bei vor. Also wirklich, das kotzt mich so übertrieben an. Und Jetzt mal zu der Geschichte, was meine Tante da vom Leder gelassen hat, dass sie überhaupt nicht verstehen kann, dass er nur, er hat da nur halt, was hat er denn da für eine Set-Top-Box? Ich glaube, ein Fire TV hat er da dranhängen und das war's. Also dementsprechend Netflix und die ARD-ZDF-Mediathek. Mhm. Das war's. Das konnte sie gar nicht glauben. Da habe ich eine vergleichbare Geschichte am ja. Moment, heute ist der 25. am Donnerstag. Ja. Hatte ich im Briefkasten liegen, dass ich wohne ja in einem Sechsfamilienhaus, dass Unity Media gerne die Dosen ändern würde für den Fernsehempfang, weil Unity Media jetzt hier diese Blöcke übernimmt. Da bin ich aber arbeiten. Da habe ich die angerufen und habe gesagt, ja, ich bin da arbeiten. Ja, aber sie können ja sonst kein Fernsehen mehr gucken. Ich sag, wie? Warum? Ich habe IPTV. Was soll das denn sein? Was? Das sagt einer gesagt. Von Unity Media? Ja. Ich sag, wie, was soll das denn sein? Ich sag, ich habe IPTV über die Telekom. Ich brauche ihren Anschluss nicht. Ich nutze diesen Anschluss nicht. Ja. Ja, aber sie können dann kein Fernsehen mehr gucken. Ja. Doch, kann ich. Ich habe IPTV. Ich gucke über Modem. Das hat die nicht verstanden. Ach, es war eine Frau. Naja, gut. Die sind das, ja, aber die arbeitet doch bei Unity Media. Kommt da auch keiner zu mir in den Laden und sagt, ich suche Kartoffeln und sag, Kartoffeln? Noch nie gehört. Das wäre aber mal eine tolle Antwort. Das hättest du mal antworten müssen, als die Frau dich angesprochen hat. Was hat die gefragt? Ja, ich habe dann halt da angerufen und habe gesagt... Nee, als die Frau in deinem Laden dich nach irgendwas gefragt hat, die hat mich da irgendwie nach Baguettebrötchen gefragt, ob ich die auch noch in Vierer verpackt anstatt in Sechser verpackt. Da musst du sagen, Baguettebrötchen habe ich also noch nie gehört. Also, da müsstest du mal die Kollegin fragen. Habe ich so in der Art, das Wort kenne ich jetzt gar nicht. Ja. Wir haben jetzt im Moment, genau, da wollte ich dich auch noch fragen. Wir haben im Moment beim Aldi im Obst- und Gemüsebereich Pastinaken. Pastinaken, naja. Vernimmt die? Macht man daraus einen Mousse oder was macht man daraus? Püree kann man daraus machen. Wie schmeckt das? Ich habe das noch nie gegessen. Was ist das? Ist das so wie Kartoffelpüree als Beilage oder? Kennst du Schwarzwurzel? Ja, klar. So. Boah. Ja. Die das dann alle Schwarzwurzeln sind ja schon widerlich, ey. Ja, komm aber wieder. Das ist aus dem Glas beim Butterbrot dabei. Das finde ich so ekler. Weißt du, was wir gegessen haben? Das war vielleicht lecker, Pocho. Was denn? Da hab ich ein Curry gemacht, ein Kokoscurry. Hast du gesehen? Was? Das habe ich doch erst mal bei Twitter gepostet. Nein, das habe ich nicht gepostet. Hab ich ein Kokos-Gemüse-Curry gemacht, mit auch Hähnchen so ein bisschen. Und dazu, jetzt kommt's, halte ich fest, Blumenkohlreis. Oh. Wie äußert sich der? Blumenkohl, den müsste man eigentlich in so eine Moulinette machen, aber habe ich nicht. Mhm. Weil ich mir immer denke, das ist genauso ein Schwachsinn-Scheiß, Entschuldigung, wie ein Thermomix, wo ich mir denke, okay, einen Stabmixer habe ich. Und was kann ein Thermomix jetzt, was ein Stabmixer und ein Topf nicht können? So, und da habe ich einfach einen Blumenkohl, habe ich ganz fein gehackt, mit dem Messer. Ah. Würde mit der Moulinette wahrscheinlich 2 Minuten dauern. Bei mir hat es irgendwie 2:20 gedauert. Also, also ging relativ schnell hacki-hacki gemacht und das dann leicht in einem Brühen, in einem Sud mit Brühe, bis dann die Brühe so eingekocht ist, gekocht und dann so leicht angeröstet nochmal. Das ist geil. Das ist geil. Also ich bin ein sehr großer Blumenkohl und Brokkoli und auch Romanesco und so weiter. Absolut. Das ist ja das uneheliche Kind von den beiden, ne? Ja. Weil viele denken ja, Romanesco ist der Zwitter aus Blumenkohl und Brokkoli. Nein. Romanesco gab es als erstes. Eben. Ha! Das sieht nämlich aus. Ich meine, frag mal 10 Leute, warum grüner Spargel grün und weißer Spargel weiß ist. Das wissen 8 nicht. Schwagel. Schwagel, ja. Schweißer Schwagel. Schwanzschwagel. Der Schweißer Schwagel. Aber das war lecker, du. Und hat keine Kohlenhydrate. War toll. Ja, ich sehe ja in letzter Zeit, dass du auch wieder, naja, sagen wir es so, dem Süßkram manchmal ein bisschen verfallen bist, was ja so ungefähr 1,5 Jahre überhaupt nicht bei dir. Nein, ist. Überhaupt nicht, aber jetzt nur noch. Ich fress, also auch in Berlin. Ist wieder mehr, ne? Ich finde das aber gar nicht schlimm. Ich finde das immer besser bei dir, weil du hast es ja echt eine Zeit lang auch übertrieben. Ja, ich habe es definitiv übertrieben. Also das war ein bisschen viel. Ich habe ja auch im vergangenen Jahr, und jetzt muss ich mir mal selber auf die Schulter, 18 Kilo verloren. Ja. Aber bei dir war es ja deutlich mehr. Ja. Also ess mal lieber wieder ein paar Lakritz. Über 35 Kilo. Ja, erstmal ein paar Lakritz. Wir kamen dann vom Feiern da nach Hause, ne? Und dann sind wir an, hat da ja immer unendlich lang auf, ne? Geil, ne? Ja. Und dann sind wir da noch reingelatscht und haben. Hast du so viel GZSZ geguckt, oder? Ne, die nein. Punkt 1, Punkt 2, so heißen die da, das steht da auch drüber. Okay, alles klar, ja, ich war lange nicht mehr in Berlin. Ich auch nicht. So, Spätkauf und Späti, das sind die beiden Begriffe, die da, ne, allumfangend so um 4 Uhr nachts sind. So, dann sind wir da rein und ich habe wirklich, wir haben alles gekauft, von Kinderschokolade bis Chips. Alter, wir haben so viel gekauft und es war so schön. Wir haben dann nachts noch auf Amazon Prime, kennst du das mit Vigald Boning und diesem anderen Typen, die so Sachen in die Luft sprengen? Nicht nachmachen. Ja, nicht nachmachen. Ja, findest du scheiße, oder? Nee, finde ich richtig gut. Ich finde das nämlich auch gut. Und da haben wir halt gesucht, was könnten wir noch mal gucken so nachts beim Fressen. Oh, ja. Da haben wir da noch zwei Folgen geguckt. Fand ich super. Ja, ist klasse. Ah, dann haben wir da die ganzen... Mit Vigald Boning und wer ist der Zweite? Wer macht das noch mit? Der Kleine da. Ja, genau. Der von Switch. Ja. Hohecker, genau. Hohecker Setzen. Ja. Ja. Ah, das super war toll. Super Sendung. Ja, also wer es nicht kennt, guckt es euch mal an. Also ist echt gut. Bitte nicht nachmachen. Gibt's glaube ich nur 2 Staffeln, ne? Ja, es läuft auch nachts auch oft auf den 3. Kanälen irgendwo. Wird das noch gemacht? Produziert? Kommt da noch was? Ich weiß nicht, ob das aktuell produziert wird. Schade. Das kann ich dir echt nicht sagen. Großartig fand ich, als sie da in diesem Haus, was sie da so nach und nach in die Luft jagen, in den Keller gegangen sind und da der Wasserboiler war und da Kaffee reingemacht haben. Und dann aus dem Wasserhahn Kaffee, heiß Wasser an, so ja. 30 Sekunden warten, dann läuft da die braune Brühe und irgendwann ist es auch heiß. Hast du heißen Kaffee aus dem Hahn. Ja, das Beste ist eigentlich, wenn die so Ölfeuer und sowas machen, ne? Das ja. Ganz lustig, ja. Tolle Sendung. Aber hast du jetzt mal vom letzten Mal, als wir drüber gesprochen haben, hier in diese TNT-Glitz-Sendung reingeguckt? Nein. Während du gleich einen Monolog hältst, suchst du noch mal raus, wie sie genau heißt. Bitte. Bei, was ist das? Ich glaube, auch bei TNT-Glitz gucke ich ganz gerne Cake Boss. Ja, das ist ja auch was für dich. Das ist was für mich, ne? Du hast diese Backsendungen immer geguckt. Ja, ne? Ich bin ja auch ein Backhäschen, du. Das gibt's ja gar nicht. Ein Backhäschen. Meine Güte. Oh, guck mal, was ist denn? Wir sind Backhäschen. Ich bin Backhäschen. Ja? Hashtag Backhäschen. Also wer auf Altweiber unterwegs ist, in Neuss, in der Skihalle, da kann mich da vorfinden, dieses Jahr, nächste Woche Donnerstag, ein Grizzlybär. Also wenn ihr mich sucht, geht zum Grizzlybär. Grizzlybär. Und ich bin unterwegs als Backhäschen. Ne? Schön, ja. Naja, Bayern gegen Hamburg, nicht? Ja, Bayern gegen Hamburg. Also, wenn man da habe ich auch ein bisschen was von gesehen, beziehungsweise sogar ein bisschen mehr als von den anderen Spielen, um ehrlich zu sein. Ja. Man merkt den Bayern, wie du schon gesagt hast, an, dass sie so ein bisschen noch in der Pause sind und so weiter. Das ist auch bekannt, aber es reicht halt. Und besonders wieder Douglas Costa hat mich sehr überzeugt. Hat er gespielt? Ja. War gut? Ja. Richtig gut. Also reine Ballannahmen von dem und so weiter. Das du weißt, ich rede auch gerne negativ über Bayern. Und auch wenn sie einkaufen, rede ich da sehr gerne drüber. Negativ. Ja. Aber Douglas Costa ist für mich ein Spieler, den ich damit interpretiere, wenn man dieses alte 80er-Jahre-Wort nimmt, so mit der Zunge schnalzen. Toll. Da ist er, der richtige Mann. Ich bin wirklich kein Bayern-Fan, das wisst ihr alle. Aber diesen Spieler, der ist richtig cool. Der ist richtig geil. Der ist super, ne? Das ist geil. Aber der macht auch so disrespectful moves, ne? Ja, genau. Hat er ja auch wieder gemacht, ne? Hat er auch wieder gemacht? Ja, der Ball kam von der langen Flanke und er nimmt nicht so mit, sondern mit der Hacke und wird dann vom anderen einfach festgehalten und er lässt sich ja nicht fallen. Er dreht sich halt nur zum Schiedsrichter um, so auf die Art, hast du doch gesehen. Finde ich richtig gut. Sehr schön. Ich mag den auch. Ich finde den super. Ah. Übrigens nochmal zur Boateng-Verletzung, da habe ich was gelesen. Mhm. Auf eurosport.de, keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Und zwar hat einer gesagt, dass diese ganzen Muskelverletzungen, da wurden irgendwie ewig viele Muskelverletzungen in den letzten Jahren aufgezählt, die jetzt auch Boateng hat. Es liegt wohl am Hybridrasen, der da an der Sebener Straße ausgelegt ist. Und der soll wohl relativ muskelbelastend sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mich an die Spiele erinnern, als ich noch aktiv war. Damals hat man noch mit Reichsmark bezahlt. Ja. Da hatten wir einen Platz hier in der City, der auch mit Kunstrasen ausgelegt war. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich da gespielt habe, habe ich mich immer verletzt. Nicht diese typische, ich rutsche über den Boden und habe eine Verbrennung, sondern auch eben Muskelverletzungen, sogar einmal einen Bänderanriss da geholt und so weiter, weil ich hängen geblieben bin. Oh. Es ist wirklich eine schwierige Sache, auch sowas zu spielen. Meinst du, das kann schon Zusammenhang sein? Ich pause dir mal den Namen rein, danach kannst du ja mal gucken. Ja. So heißt die Sendung. Richtig gut. So, Anthony Bourdain, natürlich, Parts Unknown, das kenne ich. Ja, super. Gucke ich gerne im Moment. Aber der geht auch wirklich an die Grenzen, an die Geschmacksgrenzen. Ja, aber der ist so grundsympathisch, weißt du, er hat nichts damit zu tun, da er sagt, er säuft wie ein Loch und ja, so weiter. Ja, Anthony Bourdain, ich hab, zu ist Anfang... Ist ein Role Model für mich, ist ein Role Model. Ist ein Role Model, absolut. Ich habe seine Biografie gelesen, ist aber schon, kann gut sein, dass es 10 Jahre her ist. Aber der hat auch was drauf, ne, was so kochen und der hat mega, mega was drauf. Vor allen Dingen hat er einen Move gebracht bei einer Hochzeit, die er, hab ich dir schon mal erzählt, die Geschichte? Weiß ich nicht. Hat bei sich im Laden eine Hochzeit abgehalten, ne? Mhm. Irgendwer geheiratet und der hat in derselben Nacht, am selben Abend, in derselben Nacht die Braut bei sich im Kühlhaus gefickt. Mhm. Der ist ja wohl Weltklasse, oder nicht? Ja, eben. Ich sage, ist ein Role Model, dieser Kerl. Ehrlich. Auch wenn der da anfängt zu saufen und dann irgendwelche Küchenreste isst und die als Delikatesse bezeichnet. Natürlich. Super. Finde ich super. Na klar. Oh, ich kann, super gerne. Kann ich auch. Im englischen Original. Ne? Nicht auf, im nicht Original. Ja, ja. Weil, nichts gegen deutsche Synchronisation, die ist super. Ich bin keiner dieser Typen, die sagt, hier, deutsche Übersetzung ist scheiße, weil Englisch ist so cool. Quatsch. Ja. Deutsche Übersetzung ist viel besser als in anderen Ländern. Aber sowas muss man sich im englischen Original angucken. Sowas und Kampfsport muss man sich. Ja, das sowieso. Und ich bin auch dafür, dass man einen Film, den man gut findet, auch gerne dann mal danach im englischen Original guckt, auch wenn man ihn vorher in Deutsch gesehen hat, um diese Grundzüge ja, ja. zu verstehen, zu wissen. Aber manche Sachen fallen halt anders auf, ne? Ja, also bei mir ist es so, dass ich, wenn ich Filme zum ersten Mal zu Hause gucke, dann gucke ich sie immer auf Englisch. Also, ne, ist halt so, guckt man sie halt im Original, weil ich mir dann halt denke, so hat der Schöpfer des Films... So wollte er es, ne? So, genau, so wollte es der Schöpfer. Ne? Und so will auch der Schauspieler wahrgenommen werden in dem, was er in seine Rolle reinlegt. Aber ich habe auch null Probleme damit irgendwie. Ich habe auch Star Wars auf Deutsch geguckt. Mhm. Ich habe auch einen schönen Artikel jetzt über Rogue One gelesen. Mhm. Was wird jetzt verschoben? Eins wird verschoben. Ja, der Episode 8 auf Dezember. Episode 8, ja. Und aber Avatar. Weißt du warum? Wegen Avatar. Was? Ich kann mir vorstellen, dass das mit Avatar zu tun hat. Naja, Avatar kuscht ja jetzt. Avatar ist ja für Dezember 2018 angesetzt. Mhm. Star Wars Episode 8, oder 2017, Entschuldigung. 2016 kommt ja jetzt Rogue One im Dezember, am 16. Und im Mai 2017 sollte Rogue One kommen. Die allerdings haben sich jetzt gedacht, das soll wirklich der Grund sein, weil man den Erfolg von Episode 7 einfach kopieren will. Ich meine, es ist ja wie es stark danach aus, wie wird es wohl mal der erfolgreichste Film aller Zeiten werden, Episode 7. Und warum dann den Nachfolger, den direkten Nachfolger auf den Mai legen? Und von daher möchte man den jetzt auch im Dezember legen. Und 20th Century Fox, die Avatar 2 da im Dezember platziert haben, im Dezember 2017, haben jetzt gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da gehen wir jetzt weg. Also die werden wohl jetzt entweder vorgezogen, aber wohl eher auf 2018 verschoben. Also selbst James Cameron mit seinem giganten Avatar hat Schiss vor Star Wars. Ja, ich sag auch mal so, Avatar war ja auch der erste Teil, der hat mir auch richtig gut gefallen. Ja, also der Film war Dreck. Der Film war Dreck, aber audiovisuell fand ich ihn phänomenal. Genau, audiovisuell war das was ganz Besonderes. Ist ein klassischer 6,5 von 10er Film. Ja, kann man sagen, gebe ich dir vollkommen recht. Aber du kannst natürlich die beiden Filme überhaupt nicht miteinander vergleichen. Die beiden Genres nicht miteinander, Genres schon, aber die beiden Arten von Filmen nicht miteinander vergleichen. Wieso nicht? Ja, Star Wars ist Star Wars, ist eine Marke. Avatar hat noch nicht diesen Markenstatus. Das stimmt, ja. Oder hast du, als Avatar rauskam, auf jeder scheiß Wasserflasche ein Star Wars Bildchen gehabt? Hast du beim Albrecht Discount Merchandise-Artikeln gehabt von Avatar? Nein, aber von Star Wars einen ganzen Samstag voll. Ja, echt? Ja? Ich dachte, das war nur bei Rewe so schlimm. Nee, wir hatten einen ganzen Scheiß mit willst, hast du Interesse an Star Wars Pets spenden? Jetzt mal im Ernst. Nee, ich habe noch einen Karton im Lager stehen, den ich extra aufbewahrt habe. Reinzustellen. Ich jetzt nicht, aber mein Kumpel Benny vielleicht. Wenn er das jetzt hört. Wenn ich jetzt noch eins abzwacken kann, dann schicke ich ihm so ein Ding vorbei. Ja. Benny, wenn er das jetzt hört, obwohl ich könnte. Geht er fast auch unkomplizierter, als über einen Podcast mit jemandem zu kommunizieren. Vielleicht. Einfach klingeln gehen oder. Wir kriegen es ja auch so hin, uns jede Woche zu treffen und so zu kommunizieren. Von daher klappt das. Also ich würde da auch einen nehmen. Aber, aber nur mit was, wen gibt's da oben die drauf? Die sind gemischt. Das sind 5 Pets-Spender mit, Kylo wird wahrscheinlich drauf sein. Nee, BB-8? Nee, die Typen, die alten Darth, ist ein Stormtruppler. Ein Stormtruppler. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache mal ein Foto und schicke dir das, wenn ich wieder arbeite. Oh, toll. Designer von Darth Vader, von dem Outfit von Darth Vader in Episode 3, 4, 5. Nee, Quatsch. 4, 5, 6, so, also so was. Und der ja auch in Episode 7 den geschmolzenen Helm von Darth Vader, das war derselbe. Ah ja, okay. Der wurde jetzt für Rogue One engagiert. Ja, da wird ja auch Darth Vader noch. Wird er wieder dabei sein, wa? Ja, Darth Vader, Mensch, da ist er dabei. Lässt er sich nicht nehmen, nochmal einen Auftritt, ne? Ja, das Schlimme ist ja auch, da habe ich mich auch letztens, ist jetzt wieder nichts mit Fußball, aber ist nee. Wieder, habe ich mich auch letztens mit unterhalten, mit meinem Vater sogar, der mir das bestätigt. Das ist schon als kleines Kind, war es so, dass ich in Filmen immer die Bösewichte lieber mochte. Ja. Immer. Ja. Ist auch heute noch so. Ja, ich fand Hook auch immer besser als Peter Pan in Hook. Hä? Ey, da ist Peter Pan schon cooler. In Hook. Aber weil es Robin Williams ist. Aber nur weil er tot ist, dann machst du doch jetzt. Nee, ich fand den auch vorher super. Den Toten oder Robin Williams? Sowohl als auch. Selber, ne? Ja, ja. Aber fand ich auch vorher super. Aber der hat auch ein super Schauspieler, hat vielen Menschen Freude gebracht und für mich immer noch die beste Rolle, die er gespielt hat in Dead Poets Society. Jo, ja. Why not? Kennt kaum eine alte Sau den Film. Ja. Was? Abiturarbeit drüber geschrieben. Hast du da über Dead Poets Society? Ja. Über Oh Captain, My Captain. Ach, hör auf. Ja, ja. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht, echt? Ja. In Englisch, LK. Ja. Boah, ich finde den super. Ja, ich auch. Club der Toten Dichter auf Deutsch. Ja, ja. So, vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen Hörer doch abgeholt. Ja. Wobei ich eigentlich immer davon ausgehe, dass. Das ist ein Hörer, eigentlich mehr weiß. Wobei ich den blutigen Pfad Gottes nie auf Englisch ausspreche, weil ich das nicht vernünftig aussprechen kann. Blutige Pfad Gottes, ja. Wie heißt denn der auf Englisch? Wie heißt denn der im Original? Ja, dann guck mal. Soll ich das jetzt googeln oder was? Ja, guck mal rein. Ich habe mir ein ganz unangenehmes Schreibsetup, so wie ich hier gerade am Start bin. Was wollten wir jetzt? Über Fußball reden. Nee, was mit Film? Achso, Blutige Pfad Gottes, englischer Originaltitel. Blutiger Pfad? Ja, Pfad, genau. Gottes. Ja. Spielt ja Diego Maradona mit, ne? Ja, genau. Spielt Daryl mit, das ist viel wichtiger. Wer? Daryl vom Walking Dead. Daryl Dixon. Ja, ja, genau. Wie heißt der noch, der Schauspieler? Ja. Ah, Daryl Dixon. Guckst du die neue Staffel? Ja, natürlich. Ich bin voll up to date. Ich freue mich auch auf Game of Thrones. Ja. Ne? Und sowas. Also von daher. Schon gut. Ich freue mich auch auf Fear the Walking Dead, wenn es da weitergeht, weil die Hauptdarstellerin, die Junge, die ist rosa. Die ist rosa? Ja, das ist jetzt mein neues Titel dafür, wenn ich junge, attraktive Frauen gut finde, dann sind die rosa. So wie ihr Arschloch. Eieiei. Sag mal, es gibt's doch gar nicht. Sag mal, glaubst du, ich finde hier den Originaltitel? Und gebt doch einfach auf IMDb ein. Ich will nicht auf IMDb. Das macht das Leben einem so leicht. Mir wird schon unterstellt, dass ich immer die ganzen Namen The Boondock Saints. Ja, genau. Mir wird immer unterstellt, dass das dabei weiß ich eigentlich, ich habe so ein unfassbar schlechtes Namensgedächtnis. Wie man auch bei meiner Audionachricht hören konnte, dass ich nicht mal weiß, wie Herr Schaf, ich glaube, er heißt Thomas, mit Vornamen heißt. Tommy nennen Sie ihn ja. Tommy Schaf. Ja, Mensch, so viel zu HSV gegen Bayern, oder? Ja, haben wir doch mal gut angerissen. Tabellenführung verteidigt, würde ich sagen. Ja, das ist ja auch jetzt, aber wenn da nicht viel passiert, dann wird das auch bis zum Ende der Saison so sein. Aber jetzt mal eine Frage, sollten die Bayern da nachlegen, weil er wird ja jetzt wohl 3 bis 4 Monate fehlen? Wichtige Frage. Das Problem ist, bei der Sache, wenn Boateng ausfällt, musst du als FC Bayern München ja gleichwertigen Ersatz holen. Dann gibt's direkt zwei Probleme. A, Problem 1, gibt es gleichwertigen Ersatz? Problem 2. Was machst du nach den 3 Monaten, wenn Boateng zurückkommt mit dem Gleichwertigen? Problem 3, kriegst keinen, der gleichwertig ist, weil er spielt ja nicht Champions League, weil er ja schon Champions League spielt. Ach, du bist so ein Blitzmerker. Meine Güte. Also ich glaube, man sollte da keinen holen. Ich denke auch, dass man keinen holen soll. Wir haben Martinez, der ist noch nicht ganz auf dem Damm. Wir haben Bad Stuber, das ist natürlich auch mal eine tricky Nummer, wenn man auf Bad Stuber setzt. Ne? Ich liebe den Burschen, ich finde, das ist ein... Ja, ja, aber sobald er grün betritt, knickt er eigentlich schon um. Ne? Ja, bricht er sich da irgendwie das Arschloch weg, ja, und das ist natürlich immer... Also, ich liebe den Burschen, das ist ein phänomenaler Verteidiger, wirklich. Interviews mit dem muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber das ist jetzt egal. Ich finde den so phänomenal, aber es tut mir leid. Schön, dass du die auch kacke findest. Ja. Jetzt nicht gedacht. Finde ich auch sehr kacke von ihm. Aber man muss wirklich sagen, auf den kannst du einfach nicht setzen. Kannst nee, du aber obwohl es eigentlich auch ein deutsches Innenverteidiger-Talent, so blöd das klingt, ist, das noch seine ganze Zukunft vor sich hat. Ja, aber du kannst auf den nicht bauen. Der geht nicht. Der wird sich wieder so oder so, wird er sich irgendwann verletzen. Weißt du? Und dann haben wir natürlich noch Benatia, der sich ja jetzt auch regelmäßig, also der seitdem er bei Bayern ist, sich regelmäßig verletzt. Also auf den kannst du auch fast nicht setzen. Du hast also nur Martinez. Und dann musst du. Also Benatia ist eine ganz, ganz komische Nummer beim FC. Ist aber kein schlechter. Ist kein schlechter Spieler, wurde auch mit meiner Meinung nach viel Tamtam zum FC Bayern geholt. Ja. Aber seitdem ist es sehr, sehr ruhig. Man hört da nichts. Auch wenn der fällt ja auch gar nicht auf. Ja, du machst schon mal das ein oder andere Kopfballtor, da fällt er vielleicht mal auf, aber es ist jetzt, weil er mal ein Tor gemacht hat. Ja, ne? Es ist jetzt kein schlechter, das muss man wirklich sagen. Ja. Aber ist halt auch jetzt, also ist kein Boateng. Nee. Aber gibt's wahrscheinlich auch nicht so viele auf der Welt. Das ist wohl wahr. Piqué vielleicht noch. Und hier euren Christensen natürlich. Und Ruhl Brauers. Ruhl Brauers natürlich. Was ist da eigentlich dran an, dass Ruhl Brauers zum FC Bayern geht? Ja, Nordfight zu Dortmund. Ja. Gar nicht so schlecht. Hä? Also nicht schlecht, nicht gut für mich, weil ich mag Nordweit sehr. Ja. Das Problem ist, dass Nordweit in Gladbach nie das bekommt, was er eigentlich verdient hat, finde ich. Aha, okay. Die Anerkennung und die Einsatzzeiten. Und der Favre war es zum Schluss so, dass er überhaupt nicht mehr gespielt hat. Ja. Jetzt kriegt er auch immer Leute vor die Nase gesetzt. Dahoud, Xhaka. Mo Dahoud. Ja. Und dafür ist er eigentlich zu gut. Ich würde es aber lieber sehen, wenn er nach England geht. Ich muss ihn nicht noch weiter in der Bundesliga sehen. Aber ich glaube auch, dass er am Ende der Saison den Verein verlassen wird. Nicht unbedingt zu Dortmund. Nee, da muss ich ihn nicht hin. Was wenn Spieler nach Dortmund gehen, außer Reus, auch damals Heiko Herrlich und so, das ist nicht... Mali, was sagst du da? Mali zu Dortmund? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Wobei Mali für mich ein sehr, sehr überbewerteter Spieler ist. Ja, ich befürchte, dass das ein Spieler ist, der in seinem Mainzer Ökosystem gut funktioniert. Und wenn er da rausgebrochen wird, dass er dann in die Realität kommt. Und glaube ich auch, dass das ein Kandidat ist, wie dieser Asiate, der von Augsburg zu Dortmund gewechselt ist. Der in Augsburg, war das Co? Ist das Co? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es so ist, ja. Ja, und der war da ja auch super bei Augsburg. Ja. Zu Dortmund gewechselt, nix gerissen. Und ich glaube, so kann es auch mit Mali laufen. Ja, ja. Das Gute ist natürlich, oder man merkt daran, dass natürlich Tuchel in Mainz wildert. Ist klar. Ja, es wird noch ein, zwei Jahre so weitergehen. Ja. Ja, da muss man gucken, was da Sache ist. Ja, so und jetzt nochmal ein interessantes Thema. Muss ich wirklich sagen, ein sehr interessantes Thema momentan ist Hannover 96. Sie haben verloren am Wochenende. Sie haben verloren gegen Paderborn. Sie sind Letzter, wenn ich das richtig erinnere. Tabellenletzter, absolut. Alle um sie herum haben, wenn nicht gewonnen, gepunktet sogar. Also ne, Hoffenheim hat unentschieden gegen Leverkusen gespielt. Das kannst geführt, du geführt hättest du sogar gewinnen können, wenn nicht sogar müssen die Partie. Habe ich die Zusammenfassung ausnahmsweise. Da habe ich sie komplett gesehen, die Zusammenfassung bei alle Spieler. Ja, Hoffenheim alle Tore. Gegen Leverkusen, ja, da gibt's dir komplett an. Nee, das lief halt. Ja, ja, schon klar. So, die haben gepunktet. Werder Bremen gewinnt überragend fast schon mit einem Clemens Fritz, der das Spiel seines Lebens gemacht hat gegen Schalke 04. Und dann die Stuttgarter gewinnen auch noch 3-1. Ich weiß nicht gegen wen, aber in Köln, ne? In Köln. In Köln, ja. Alle haben gepunktet. Die Frankfurter haben auch gewonnen, ne, gegen Wolfsburg. Ja, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte, ne? Alle um sie herum haben gepunktet. Und wenn nicht heim gegen Paderborn, gegen Darmstadt, ich sag mal Paderborn, du gibst da ja nicht. Du gibst da ja nicht. Effenberg im Kopf. Ja, ja, hab ich nur Penisse im Kopf. Ja. Darmstadt, wenn nicht heim gegen Darmstadt, gegen wen willst du denn dann gewinnen? Also wirklich, Hannover 96 ist doomed. Und die letzten Tage, das war so eine Mischung aus Aufbruchstimmung, so viele Spieler verpflichtet, einen wirklich tollen Trainer, den ich sehr, sehr mag. Also eine Mischung aus Aufbruchstimmung und Panik war für mich so in den letzten Tagen vorherrschend bei Hannover, was man so in der Hatz oder so gelesen hat. Ja. Also wirklich, es war, Mensch, wir haben Soloy geholt, Hugo Almeida geholt, dann so ein Japaner, der wohl auch da in Japan großartig gewesen soll oder gewesen sein soll, etc. Und dann hat man da aus Norwegen noch ein phänomenales Jahrhunderttalent. Natürlich, es ist ja immer so. Hat man da noch ein großartiges 19-jähriges Talent geholt und man ist ja immer noch nicht am Ende Spieler zu verpflichten. Und es war alles bereitet, wie heißt es, Darmstadt zu besiegen. Aber dann, ich schalte Sky Sport News HD ein und sehe die Zusammenfassung. Und sehe nur irgendwie 30.000 Zuschauer oder so. Oder 38.000. Ist, also, ne, natürlich Schiedwetter, ist klar. Aber Rückrundenauftakt mit so einer gewissen Euphorie. Da hätte ich mir schon gedacht, dass da 49.000 drin sind. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, ne, relativ underwhelming, dass da wirklich nur 38.000 drin sind. Das zum einen. Und dann guter Start von Almeida, der das Ding da wirklich reindeppert, ne? Hast du das gesehen, ja, das ja, Tor? Ja, ja, ja. Ja, super, oder? Ja, keine Frage. Aber die Frisur geht, ja. Oh, das ist natürlich ein No-Go. Mhm. Ein Dutt, Männer-Dutt? Ja, aber so ein ganz kleiner. Wenn man Jared Leto ist, dann kann man sich ein Männer-Dutt machen. Das ist was anderes. Ja, aber das, nicht, wenn man... Also jeder, der den Joker gespielt hat, darf rumlaufen, wie er will. Ah, jetzt hast du leider was angesprochen. Ich weiß, ich hab dich... Da wollte ich dich auch nochmal, ganz kurz. Ja. Da muss ich drauf ansprechen. Suicide Squad! Wenn du so einen Scheiß nochmal schreibst, hä? Über den Film, über den ich mich am meisten freue... Der ist ab 12 und das ist, der Film heißt Suicide Squad. Das ist also, ich rede nicht von Suicide Squad, du Pisser. Ich rede von Deadpool. Dass du da sagst, sie verhören Deadpool. Nein, tun sie nicht. Der wird scheiße, der Film. Nein, doch der nicht. Der wird scheiße, der Film. Nein. Das ist Sony. Ja und? Der wird das scheiße. Scheiße. Nein, der wird gut. Der wird vielleicht nicht scheiße. Es wirkt auf mich alles so fanpleasing. Hey, es rated R. Und wir haben Ryan Reynolds alles ihn machen lassen, was er wollte und so. Ah, aber dennoch ist es Sony. Wenn es Marvel gemacht hätte, so wie mit Guardians of the Galaxy, hätte ich mir gedacht, ah geil. Aber alleine schon, dass da am Anfang Sony aufleuchtet, wenn ich den Film, den werde ich im Kino gucken, auf jeden Fall. Ja, ich gehe am ersten Tag rein. Da ja. Freue ich mich so derbe drauf. Aber ich weiß nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich traue dem Braten noch nicht. Der ist so dermaßen auf, ey Nerds, guckt doch mal, wir hören auf euch. Ob das gut geht? Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Und die Action im Trailer fand ich jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Okay. Fand ich jetzt auch nicht so geil. Die beiden Trailer richtig, richtig gut. Nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Kommt der nicht Valentinstag ins Kino? Ja, yep. Also am 11. glaube ich. Ne? Also, ja. Also offiziell, wie das jetzt in Deutschland und so weiter geartet ist, weiß ich nicht. Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich traue dem Braten nicht. Schade, schade. Ich freue mich da richtig drauf. Ah, nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und Suicide Squad? Bei Suicide Squad habe ich so ein bisschen das Problem, was du auch hast, dass er ab 12 sein wird. Ja. Was alleine schon mit einem Titel oder mit einem Filmtitel, der Suicide Squad heißt, schon yes, okay. Sehr seltsam ist, sehr ja. Strange. Ich habe ja das Gefühl, dass in den letzten Jahren die USK, FSK, wer auch K, schon ein bisschen besser wird. Ja, ja, klar, siehst du ja auch an den Videospielen, dass so Titel genau. Wie Gears of War 3 bei uns einfach rauskommen, ne? Ja, genau. Das finde ich schon wirklich nicht schlecht, aber wenn ich dann 20 Jahre zurückgucke und einen meiner Lieblingsfilme, The Crow, ab 18 sehe, weiß ich, dass es mal anders war. Mhm. Aber einen Suicide Squad ab 12 zu machen, wäre genauso, als ob du sagen würdest, ach, Soldat James White, Freigabe ab 6. Ja. Ja, weil ist ja geschichtlich und ein Film, die müssen wirklich weg davon und das macht Deadpool halt. Die müssen weg davon und das hat Guardians of the Galaxy, wie du gesagt hast, auch richtig gemacht. Die müssen weg davon, von diesem Glanz-Image. Ja. Die müssen weg davon, dass immer nur als ja, das Kind im Manne. Nein, nein, ich als Mann will das sehen. Nicht genau. Mein Kind im Manne will das sehen. Ich als Mann will das sehen. Und da will ich einen Triple-Headshot wie bei Deadpool im Trailer. Ja. Das will ich. Der ist gut. Und der Humor ist gut. Ja, Humor, Popor, als er da das don't swallow and I don't say this often und so. Ja, das ist ein bisschen, das, ja, aber dann sagst du mir vor zwei Wochen, als wir das letzte Mal aufgenommen war, dass es bei Jurassic Park nicht so war. Da fand ich krass. dieses erzwungene Sexgelache. Ja, da bei Jurassic World. Ja, ja. Da habe ich aber auch wahrscheinlich selbst in dem Film rein projiziert und interpretiert, ja, dass das einfach nur Klamauk war. Ich wollte die Alte auch vögeln, klar. Aber was ich jetzt gelesen habe, sie ist ja komplett in weiß gekleidet, ne? Mhm. Weißt du, wer noch komplett in weiß gekleidet war? In der Jurassic World History? In der Jurassic Park History? Der Typ. Genau, der Hammond. Hammond in, wie heißt er noch? Also der Dicke. Ja, ja. Und das war so ein kleines Zitat an den. Schön. Ach Mensch, sowas finde ich ja mal süß. Aber jetzt nochmal zu Suicide Squad. Ja. Dann hätten wir, glaube ich, auch den Themenkomplex Hannover 96 abgehandelt. Der erste Trailer, der war doch so bedeutungsschwanger und theatralisch und dieses Horn. Jetzt, ne, sag mir nicht, der hat der zweite nicht gut gefallen. Der zweite war doch viel besser. Ja, pass mal auf. Ja. Aber du kannst doch nicht so einen Schlingerkurs machen. Der erste Guardians of the Galaxy Trailer, da weiß ich noch ganz genau, das war direkt der Stil, wie der Film dann auch war. Mit dieser Musik und so, ne, mit dieser 70er-Jahre-Musik. Mhm. Und jetzt im Suicide Squad 2 Trailer, da wirkt der Film auf mich, Alter, nee, komm, das wird nix, so. Das ist einfach zu bedeutungsschwanger und zu ernst und hier ab FSK 12 oder PG 13 und so. Fand den zweiten aber besser. Ja, ja, fand ich auch besser. Lass uns mal lieber anders machen. Lass uns mal lieber ein bisschen ironischer werden. Das hat ja bei Guardians of the Galaxy auch fantastisch funktioniert. Hat's ja auch. Mhm. Von daher weiß der Film, glaube ich, gar nicht so richtig, was er sein will. Und ich habe dann so ein bisschen Angst vor, wie ähnlich wie bei Fantastic Four. Da haben sie irgendeinen Film abgedreht. Da haben sie Scheiße gemacht. Moment, da haben sie einen Film abgedreht und Fox oder sowas hat dann halt gesagt, ja, den schneiden wir komplett um. Wir haben uns sowas anderes vorgestellt. So, und ich befürchte, das wird auch bei Suicide Squad so sein, dass der Regisseur einen ernsten Film machen wollte, dann aber die Produktionsfirma sagt, ja, nee, machen wir ab 12, vergreifen wir haben wir eine größere Range und so, haben wir mehr Leute, die wir abgreifen können und dann versuchen wir zwar noch so ein bisschen dieses Nerd-Pleasing anzueignen, dass wir da so ein bisschen auf ironisch gehen, dass wir dann einen funny Song drunter machen, so mit Queen und sowas. Ich glaube, das ist so ein völlig konstruierter Film, der völlig nach hinten losgeht. Ich glaube, es wird ein Desaster, der Film. Okay. Ich glaube, das wird nichts. Also, ich muss ganz ehrlich zu dem Film sagen. Und Jared Leto als Joker, also ich mag Jared Leto. Ja. Aber den Joker, die Joker-Inkarnation, wie sie da ist, so, das ist ja so Joker-mäßig. Da kannst du noch mal gar nichts drüber sagen. Doch, das ist so, naja, nee, kann ich nicht, aber ich habe The Killing Joke gelesen. Und das ist ja so. Gelesen. Ja, das ist ja schon so ein bisschen so. Ah, ich weiß nicht, ob das Jared Leto dann der richtige ist. Jetzt habe ich mir einen Kumpel, habe ich mir überlegt, weißt du, wer eigentlich der perfekte Joker ist? Oder wäre? Nee. Du kommst. Ja, ich? Nee. Lass mich mal kurz überlegen. Mark, wer? Himmel. Der hat ihn doch synchronisiert. Er ist der Joker. Er ist der Joker in den Videospielen und in den Zeichentrickfilmen und in den Arkham Asylum-Dingern und Arkham City. Das ist so überragend geil gewesen. Das glaubst du nicht. Die Synchro. Also, wenn du weißt ganz genau, dass ich, was die Rolle des Joker angeht, wirklich, also wenn es 5 Menschen auf der Welt gibt, bin ich 4 davon, die darüber gerne reden und viel reden und das auch sehr, sehr, sehr toll finden. Sie, Senora. Die Rolle des Jokers verschieden zu interpretieren, ist das Tolle daran. Du hast einen Gangster-Joker mit Jack Nicholson in der Filmgeschichte. Ja, den alleine von der Optik her, mit dem Hut und der ganzen Verhaltensweise. Du hast einen Terroristen-Joker mit Heath Ledger. Mhm. Der nur erzählt, dass ihm die Menschen auf den Sack gehen, die alle einen Plan haben. Und der Einzige, der wirklich einen Plan hat, ist er selbst. Ja. Und du hast jetzt wahrscheinlich den zum allerersten Mal in der Filmgeschichte den Joker, wie er meiner Meinung nach immer dargestellt werden wollte. Nämlich diesen total verrückten, alleine als ich im zweiten Trailer, ich bin ich kann mir vorstellen, dass du auch so bist. Ich bin ja dann jemand, wenn mir Trailer gefallen, dann gucke ich mir jedes Bild aus dem Trailer an. Mit Pause, Stopp, Pause. Ja, war jetzt beim. Habe ich beim Suicide Squad 2 auch gemacht. Ja. Alleine den Mantel, den Jared Leto trägt, den hätte ich gerne über einer Schneiderpuppe in meinem Schlafzimmer stehen. Ja. Ja, und das macht mich dann schon an. Okay. Und im ersten Trailer auch diese Schlussszene, wenn er dann da kommt, das Lachen ist gut, das gefällt mir. Ja. Das ist anders. Ne, das ist nicht dieses tiefe Heath Ledger, ha, sondern das ist dieses So. Ja. Und wenn er dann zum Schluss dann natürlich auch wieder in der englischen Fassung dann erzählt, I don't want to kill you, I just want to hurt you really, really bad. Richtig gut, hat mir gut gefallen, darum freue ich mich dann drauf. Ja, ich mag diese Silberzähnchen nicht und so. Das finde ich, ich mag dieses Tätowierte und so. Das finde ich ganz geil. Dann sagst du Namen, nee, Tattoos, ne? Nee, das sind Tattoos, das ja. Kennt man. Alleine daraus kann man doch interpretieren, dass es vielleicht dieser alte Robin-Charakter ist. Weil er hat doch ein Tattoo auch, das darauf schließen lässt. Oh, ja. Das habe ich alles gelesen. Wie der Robin-Charakter. Es gibt doch irgendeinen Robin-Charakter aus dem. Der wird doch aber. Der zum Joker wird. Hä? Es gibt doch einen, also der Ur-Robin wird doch böse und der wird dann zum Arkham Knight. Es gibt doch einer zum Joker. Ich muss das nochmal raussuchen. Recherchiere das mal. Ja. Aber ich muss zu Jared Leto nochmal sagen, natürlich Requiem for a Dream habe ich von ihm gesehen oder mit ihm gesehen. Natürlich braucht man überhaupt nichts zu sagen. Ist einer der besten Filme überhaupt. Hat er dich auch in Dallas Buyers Club mitgespielt? Dallas Buyers Club hat er natürlich völlig überzeugt. Auch ein brillanter Film, aber zu Requiem for a Dream, das ist so ein Film. Das ist einfach einer der besten Filme überhaupt. Werde ich aber nie wieder in meinem Leben sehen. Warum? Meine Güte, du. Hast du dich da nicht irgendwie latent scheiße gefühlt, so, Alter? Ja, ich mag aber Filme, wo ich mich latent scheiße fühle. Ah ja, das sind so Filme, die gucke ich mir dann. Du guckst auch nicht nur Feel-Good-Movies. Nö. Ja, für dich ist auch Evil Dead ein Feel-Good-Movie. Ja, das ist ja klamaukige. Aber das ist ja so ein oh, da geht's einem so schlecht. Nee. Da finde ich andere Filme, die ich mir nie mehr angucken werde, obwohl ich nichts gegen diese Art Filme habe, zum Beispiel Hostel. Werde ich mir nie mehr angucken, so ein Schwachsinn. Ja, ach ja. Ja, ich habe nichts gegen solche Filme, aber es muss doch nicht sein, dass man mit einem Augapfel mit einem Schweißbrenner dran arbeitet. Doch, das muss man schon mal machen. Das kann man schon mal machen. Siehst du, glaube ich, ein bisschen falsch. Hm. Doch. Hostel, Torture Porn gucke ich mal ganz gerne. Da erfreue ich mich gar dran. Muss ich sagen. Ja. Hast du den Warcraft-Trailer gesehen, den neuen Song, den es ja gestern gibt? Ja, hab im Kino sogar gesehen, den Trailer. Oh, so. Sage ich dir Folgendes. Ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt, mit Warcraft anzufangen zu spielen. Ich glaube, ich stehe im Moment wieder kurz davor, das zu machen. Das wäre echt ein Fehler. Wegen dem Scheiß-Trailer? Nee, nicht wegen dem scheiß Trailer. Wie die, ich meine, das ist ja schon immer. Jetzt sagst du, dir gefallen die Orks nicht, wie sie dargestellt sind. Die gefallen mir zum einen nicht, weil das ist natürlich schon ganz schön nah am Original, an der Vorlage und so. Hm? Das ist ja völlig klar. Aber auch die Rüstung der Allianz oder, nee, Horde sind die. Ach du, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das sind diese fetten Schulterpolstern und so. Ja, ja. Das ist natürlich schon alles mega original so oder mega dicht am Original drin. Aber ich finde, das sieht so billig aus. Was Duncan Jones da verbrochen hat. Ich fand den Trailer so billig stellenweise, so schlecht. Also wirklich. Ich fand ihn auch an vielen Stellen billig. Das guck mir jetzt den Trailer an. Das ist mir auch aufgefallen. Ich freue mich auch jetzt nicht so derbe drauf. Weißt du, aber welchen Trailer ich richtig gut fand, ist von Zoomania. Ja, mit den Faultieren. Ja. Ja, das hast du mir neulich schon mal erzählt. Ja. Ich habe den Trailer jetzt nachgeholt und fand's auch super. Und sind natürlich Beamte. Und dann habe ich natürlich direkt. Hast du direkt weitergeleitet? Mein Wingirl zu Rate gerufen und hier, guck mal, so läuft das auch bei euch, ne? Und? Was sagt sie? Ja, stimmt. Ja, es ist ein bisschen. Ist sie auch so wie Priscilla, ja? Ja, genau. Ich fand den Trailer. Hey, Priscilla! Ja. This bat vigilante is not a one man. Ich finde den immer an, ich finde den so gut. Ich bin echt nicht der Fan von solchen Filmen. Aber der Trailer. Das fand ich auch gut, ja. Ich befürchte, dass das Einzige ist, was an dem Trailer gut ist. An dem Film. Ja, das kann natürlich sein, aber dann haben sie das schon gut gemacht. Ich fand's auch gut, ja, da kommt er. War lustig. Ach, war schön. Ja, so viel zu Hannover 96 gegen Darmstadt oder Paderborn. Ich weiß nicht, eins von beiden. Ja, die Operation findet im perforierten Darmstadt. Gab es sonst noch irgendein Spektakel? Naja, wie du eben schon erwähnt hast, ist meiner Meinung nach der Sieg von Eintracht Frankfurt über den VfL Wolfsburg noch sehr erwähnenswert. Ja. Nämlich nicht aufgrund des Sieges der Eintracht. Nein. Sondern aufgrund des Negativtrends vom VfL Wolfsburg. Ah, 5 Spiele hintereinander verloren, ne? Gewonnen. Mann, was ist da los? Was ist da los? Also, ich meine, man muss ja mal dann Champions League und so weiter überzeugen sie. Aber sie schaffen es nicht, in der Liga das Niveau zu halten, was sie sich selbst aber riesig groß auf die Fahne geschrieben haben. Und das kann dann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen, weil du halt eine Mannschaft in Wolfsburg hast, die gespickt ist von vielen Individualisten, die alleine gestellt richtig gute Spieler sind. Aber eine Mannschaft ist das nicht. Und dann hast du auch noch so einen bösen Husky als Trainer da vorne dran. Ja? Ja, für mich ist es ja kein Trainer. Der Herr Husky ist ja für mich eine Marionette pur. Ach, findest du? Natürlich. Wer lenkt ihn denn? Alofs und VW. Ja, Alofs und VW, okay. Schwierig. Meinst du nicht? Nee, ich glaube irgendwie nicht, weil ich glaube, das würde er sich nicht gefallen lassen, alleine vom Charakter her. Ich sag das immer so lustig, dass er böse ist und dass er böse auf mich wirkt. Es ist ja nicht schlimm, böse zu sein, bin ich ja auch. Und ich glaube, er ist es auch, und zwar noch eine Spur mehr. Wer jetzt, der Husky oder Alos? Nee, Husky. Der Husky ist böse. Das ist ein Dämon. Ja, genau, das ist ein Dämon. Das ist wirklich ein Dämon. Ja, und ich glaube nicht, dass er sich so sehr lenken lassen würde. Und darum ist es noch seltsamer, was da abgeht. Ich meine, man muss ja dann auch irgendwann mal und man weiß, dass beim VfL Wolfsburg das auch ganz schnell gehen kann. Ist jetzt die Frage, ist da sogar so ein Job von Dieter Hecking in Gefahr? Natürlich. Na klar. Das ist in Gefahr. Lucien Favre. Ist das vielleicht auch ein, und ich bin immer noch davon überzeugt, dass es in Gladbach nämlich der Fall war, ist das vielleicht ein Auflehnen der Mannschaft gegenüber dem Trainer oder den Trainingsmethoden? Ja. Weil anders ist es schwer zu erklären. Ich meine, Frankfurt spielt nicht ihre beste Saison. Nein. Ja, und dann wird's halt wirklich. Meinst du, die Mannschaft arbeitet gegen den Husky-Mann? Ja, ob sie dagegen arbeitet, will ich nicht sagen, aber sie will damit vielleicht symbolisieren, wir sind die Mannschaft und wenn wir wollen, dann gehst du. Ja, klar. Also vielleicht wie so eine Art Patriarch vor dieser Mannschaft steht und sagt, so Jungs, 19.30 Uhr und dann wird nicht mehr gevögelt, weil dann sind eure Endorphine falsch sortiert. Mhm. Und dann sagt Dante natürlich, Mutter muss doch hier. So wird er dann übrigens, mein Onkel ist bald Nachbar von Dante. Mhm, da merkt man auch wieder, ne? Ich habe es eben im Off noch ganz angesprochen. Ja, du wohnst in einem Palais, fährst mal übers Wochenende nach Berlin. In einem Palais! Ja, also ich bin der Meinung, dass die Metamorphose und darum auch Hashtag heute, Hashtag Chris Metamorphose, schon zu Rich Kid richtig stattgefunden hat, weil er hat das immer so negativ und auch wieder dieses Wort despektierlich angegeben oft, aber alleine bei der Getränkeauswahl und so weiter, wenn man ihm bei Twitter folgt, was man ja nur empfehlen kann bei @ChrisInigma, da sieht man dann schon, dass er halt nicht wie ich eine Dose Bier trinken geht? Nee, er trinkt irgendeinen Mojito Long Island Zombie-Cocktail. Ja. Für so viel, wie ich im Monat für Miete bezahle. Ja, für einen Cocktail. Und daher ist das, ne, Hashtag nochmal für alle, ich weiß, dass wir ein paar Hardcore-Hörer dabei haben, ja. Hashtag Chris als Witch-Kid oder Chris Metamorphose. Der Patriarch. Ja, der Patriarch aus dem Palais. Du stehst vorne an. Ja. Du stehst vorne der an. Der Patriarch aus dem Palais. Ja. Double P. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Kann nicht wichtig gewesen sein nach diesem tollen Produkt meinerseits. Ja, ist aber wirklich kein Schmarrn. Direkt nebenan wohnt Familie Naldo. Ach, und er wohnt zwischen Naldo und Dante Bonfim? Dante Bonfim, nee, Dante Bonfim wohnt, das weiß ich nicht, aber das ist, ja, ich kann dann mal, wenn er Grillparty macht, dann gucke ich mal bei Dante vorbei. Dann kannst du ja mal ein Foto mit ihm machen und dabei irgendwie eine Vierecken 2-Elber-Tasse hochhalten oder so. Ja, aber Dante, das ist so ein Eierkopf, du. Nee, mit dem möchte ich kein Foto. Ja, wenn kann ich mir vorstellen, dass Dante mit mir ein Foto will. Ja, das will er bestimmt, weil er hört ja auch hier zu. Das wissen wir ja. Aus diversem E-Mail-Kontakt zwischen Dante und uns. Dante. Dante ist Inferno. Wir nennen ihn ja nur die. Von daher geht es. So. War noch irgendwas Schönes? Ich klick noch mal durch hier. Ja, klick doch mal. Aber vorher kann ich ja dann auch noch mal sagen, dass ich mich auch noch mal da wirklich extrem bedanken muss, weil es wirklich, in letzter Zeit habe ich so wieder das Gefühl, dass wirklich viele Leute uns wieder zuhören, die auch vielleicht eine Zeit lang nicht zugehört haben. Das finde ich echt gut, dass da wieder Leute bei sind, die mir das auch bei Twitter und so weiter kundtun. Das finde ich echt gut. Macht mir Spaß. Ja. Muss so, man dann ja auch erwähnt haben. Was haben wir denn hier noch Schönes? Van der Vaart ultimativ gedemütigt. Ja, da finde ich es doch viel interessanter hier mit seiner XXXXX und dann doch wieder. Ne? Was ist denn da jetzt eigentlich? Ich weiß auch nicht. Das Baby sollte Raphael heißen. Nein, ist das so? Ja, aber das ja. Es ist tot, das Baby. Ja, ich weiß. Ach so, deswegen lachst du so. Ja, nee, ich lache. Warte, über tote Babys lacht man ja nicht, oder? Lacht man über tote Babys? Ja, das Baby sollte Raphael. Boah, wir kommen gerade ganz, ganz schlimme Sachen in den Kopf, die ich jetzt so gerne hier erwähnen würde, wenn wir uns unterhalten würden. Das habe ich bei Twitter gelesen. Die Sabia hat gesagt, das Baby sollte Raphael heißen. Wer wissen wollte, was ich jetzt gerne gesagt hätte, der kann mir gerne mal auf Twitter schreiben, dem sage ich es dann auch. Ja. Mhm. Das kann ich aber hier nicht anbringen, das wäre echt zu hart. Ich glaube dann, nee, das geht nicht. Kann ich nicht machen. Nee, sonst ist, wählen Sie das Tor des Spieltags. Mhm. Du wolltest das Tippspiel ansprechen. Tippspiel wollte ich noch ansprechen, genau. Hau das mal raus, sonst wird es auch wieder zu lang. Es wird auch viel zu lang und auch vor allen Dingen auch viel zu profund, was wir hier schon alles über die Bundesliga so abgelassen haben. Das Tippspiel. Wir starten halt anders in die Rückrunde. Ja. Ich meine, wenn ihr jetzt Sonderheft nochmal haben wollt, das gibt es halt am Anfang der Saison. Ja, könnt ihr euch nochmal runterladen. Eben. Oder noch abonnieren. Und ich habe letztens nochmal die Kommentare gelesen unter unserem Podcast-Feed. Hä? Und da hat doch einer wirklich reingeschrieben, diese Reaktion, hä? Du liest Kommentare? Ja, das gibt's doch gar nicht. Da hat doch wirklich einer reingeschrieben, dass er uns deabonniert hätte, weil du ihm ja ins Ohr gerülpst hättest. Das gibt's doch gar nicht. Denn nur bestimmte Leute dürften ihm ins Ohr rülpsen. Hat er geschrieben? Ja, und weißt du, was ich dazu sage? Hä? Dann lass dir doch von deiner Alten ins Ohr rülpsen, wenn dir dabei einer abgeht. Dann hör uns doch nicht zu. So eine verkackte Hurenscheiße. Also, das gibt's doch gar nicht. Also, dass ich mal jemals hier einen Podcast gerülpst hätte, das wäre mir aber neu. Das ist aber auch neu. Das war aber schon eine wüste Unterstellung, muss ich fast sagen. Dann trinke ich erstmal einen Schluck drauf. Ich trinke ja auch mal einen Schluck drauf. Das ist ja fast schon Rufmord. Das ist ja fast schon Rülpsmord. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt gehen wir mal hier ins Tippspiel. Der Lukas ist auf Platz 1 mit 210 Punkten. Der ist immer da. Der ist immer da oben. Der Lukas ist einfach ein wilder. Das ist eine Maschine, eine Tippmaschine ist das. Hat nur 6 Punkte gemacht, aber dennoch weiter auf Platz 1 mit 210 Punkten. Polster 01, auch der ist da oben natürlich gar nicht mehr wegzudenken. Ja, aber das Gute ist ja, wie der Name schon aussagt, FC-Fan, auch Follower der ersten Garde, muss ich sozusagen sagen, war immer aktiv auch beim Schreiben und so. Dass der da oben ist, das freut mich. Das freut mich auch. Mipa auf der 3, Marco Del X auch schon ewiger Hörer. Ja, ja. Der wird sich bestimmt freuen, dass wir diese Woche eine Royal Rumble-Ausgabe machen. Oh. Oh, so ein riesen Wrestling-Fan. Ich habe so viel Geld für Wrestling ausgegeben. Oh, ist das ein Scheißprodukt geworden. Also ich hab's ja noch nicht gesehen, von daher ist da mein Interesse noch relativ ungebrochen. Also, naja gut, vielleicht kann man das noch sagen. Mein Sonntag war ja, dass der Montag frei ist und der Dienstag auch noch. Und darum habe ich ihn mir wirklich live angeguckt. Ei, live? Ja, ja. Tja, also das ist natürlich auch. Ich hab's versucht. Ja. Ich hab's versucht. Man kann mir nicht unterstellen, dass ich es nicht versucht habe. Ich hab's versucht. Du hast es versucht. Aber. Ja. Aber? Wenn ich an das Wort Wrestling denke, schalt immer noch die Attitude Era und die Monday Night Wars vor Augen. Tja. Das war für mich Sports Entertainment. Aber selbst NXT soll jetzt, ja. Hä? Jetzt hast du eine Kinderbelustigungssendung mit Charakteren, denen selber auf, also ich folge ja nur noch ganz wenigen Wrestlern und Sachen und so weiter davon, aber denen es, glaube ich, selbst auf den Sack geht, wie sie dargestellt werden. Und dazu gehört ganz oben immer noch einer, den ich immer noch richtig gut finde, Dolph Ziggler. Ja. Der ist noch nicht mal, ach, da will ich gar nicht weiter drüber. Hat den Rumble nicht gewonnen, ja? Er hat den Rumble nicht gewonnen. Hier war getippt. Jack the Tipper. Erst super Nickname, das muss man mal sagen. Erst ob seines Nicknames belächelt, jetzt prescht dieserjenige Jack the Tipper auf Platz 5 vor mit 197 Punkten, punktgleich mit Marco DLX. Krass. Tja, ja, so kann es kommen. So, wo sind wir denn überhaupt? Oh, ich habe, glaube ich, echt verkackt. Ich bin auf 37. Mhm. So weit davon weg dürfte ich auch nicht sein. Hab mal wieder 4 Plätze verloren. Ich guck mal, ob du mich überholt hast. Nee, noch nicht. Pocho, auf der 38! Da gibt's da ja nicht! Also, das gibt's doch gar nicht. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier dabei, in Haudegen. Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich habe 1 Punkt mehr gemacht als du. Ja, Mann. 3 Punkte. Hä, habe ich nicht ein Ergebnis komplett richtig getippt? Nee, ich habe tatsächlich eine Partie richtig getippt. Mehr nicht. Mehr habe ich nicht gemacht. Das ist ja auch brillant. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Jetzt wollen wir mal gucken, wo der Richie ist. Dass wir den vielleicht auch noch mal hier finden. Oh, da ist er auf 44. Hat mal wieder 4 Plätze verloren. Ich kann mich noch daran erinnern, als er sich immer unter den Top 10 getummelt hat. Aber das scheint wohl jetzt ein jähes Ende gefunden zu haben. Tja, naja, auf 44, auf 37 und auf 38 sind wir. Erzähl noch mal ein paar. Lass uns das doch so machen. Hä? Wie viel machen jetzt mittlerweile mit? Weiß ich nicht, 100 noch was? So, dann lass uns doch immer die 100 noch was, wären 5, wären 20. Lass uns doch immer die 5 Typen machen. Den 5., den 10., den 15., den 20. So wird jeder mal genannt. Finde ich ganz nett. Ja, dann mach mal. Ja, okay, Moment. Was ist denn das jetzt? Eben prahlt er noch, dass wir nicht so lang werden hier. Ja, und jetzt macht er hier so eine Zeitbeschaffungsmaßnahme. Das finde ich gut. Gucken wir noch mal den Suicide Squad Trailer an. Ja, gucken wir mal an. Ich mache jetzt des weiteren Kicktipp auch. Ich guck mir. Erzähl da mal was darüber, weil ich find's einfach wichtig, weil die Leute machen da jede Woche mit. Ja. Dann sollen sie auch irgendwo. Du bist ja wirklich ein Gutbürger, Pocho. Ich ganz besonders. Gibt's doch gar nicht. Ganz besonders. Das gibt's doch gar nicht, Pocho. Ecken-Ever-Tipp, ja, genau. So, Platz 5 hatten wir eben schon genannt. Jack the Tipper. Ja. Richtig guter Name. Ja. Auf Platz 10 der Basti, der hat einen Platz verloren. Ja, ja. Hat nur 6 Punkte gemacht. Das ist ja was. Auf 15 der Jensen hat auch 3 Plätze verloren, hat auch nur 5 Punkte gemacht. Also da gibt's wirklich Probleme. Platz 20. Ja, da gibt's wirklich Probleme. Das stimmt. Metal Yes hat keinen Punkt gemacht, hat vielleicht vergessen zu tippen. Ja. Das ist natürlich schade. Ja. Auf 25 auch wieder ein Name, den man natürlich kennt. Der Buttermann. Der Buttermann, ist das ein toller Mann. Meine auf Güte. Platz 25 auf Platz 30 The Rock. Klar, dass der bei uns mitmacht. Ja. Ja, also ich meine, der hat ja sonst nichts zu tun. Nee. Hat aber auch 6 Plätze verloren. Das ist... Hat wohl dann noch was zu tun. Ja, jetzt rat mal, wer auf 35 ist. Ja, 35. Nochmal The Rock? Nee, aber wenn wir darüber reden, man kennt die Namen wirklich. Und da kennt man es wirklich. Der Storch? Auf 35 ist der Zermi. Der Zermi, ist das ein toller Österreicher. Hat 6 Punkte gemacht. Ja. Jetzt muss ich diese Taste drücken, um... Oh, jetzt muss ich ja nochmal scrollen. Hast du dir eigentlich auch schon Donald Trump Merchandise geholt? Ja, natürlich. Ja. Aber auch wirklich, auf 44 beziehungsweise 45 ist wirklich Storky. Ja. Es ist unfassbar. Ne? Auf 50 Steve ist Sisu. Sisu hat jetzt seine erste Niederlage einkassieren müssen. 0-1 verloren mit Real Madrid. 55 wieder nicht vergeben, geteilter Platz sozusagen. Mhm. 60 ist der Basisbaum. Der Basisbaum, ja. Da würde mich mal interessieren, wie man auf den Nickname kommt, der Basisbaum. Ob der Gärtner ist vielleicht? Vielleicht. Jetzt habe ich aber einen schönen Artikel hier von der Süddeutschen. Propagandaabteilung des IS blamiert sich. Was haben sie denn gemacht? Ich weiß nicht, ich habe hier ein Video. Muss ich es mal angucken? Auf Platz 70 der HSV E-Bier. Der HSV. Ich ziehe das jetzt durch. Ja, ja. Das heißt, 75 die Nordkorps. Ist für mich richtig. Die ist gut, die Nordkorps. Genauso wie unsere gemeinsamen Ziele. Dafür nutze ich das Wissen und die Beratung der Deutschen Bank. Richtig hier am Herzen. Eine der weltweit führenden. Ja, ja, ja. Dann Platz 85 Setu Kaiba, genau. Ja. Die Islamit. Muss ich das kennen? Seto Kaiba ist irgendeine Figur aus meiner Kindheit, habe ich das Gefühl. Oh, dann, ja, das ist natürlich, deine Kindheit war schon mal, da hatte ich schon Sex, als du Kindheit hast. Dann auf Platz 90, ach, schön, dass das Leute wirklich machen. Duschdas Costa natürlich. es freut mich wirklich. Also, ganz dann toll. Wieder auf 95 ist wieder Rock, und zwar mit 13. Miliz-IS hat im Internet ein Video veröffentlicht, auf dem 9 Attentäter der Anschläge von Paris zu sehen sein sollen. Es werden noch mehr. Ein Sprecher erklärt, es seien die letzten Botschaften der Männer, die mobilisiert worden seien, um Frankreich in die Knie zu zwingen. Der letzte, den ich jetzt nenne, ist der Costa fast gar nichts. Costa fast gar nichts. Ja. Schön. Mensch, haben wir das auch noch hingekriegt. Das war ein richtiger Fanservice, den du hier abgeliefert hast. Ja, lass mich doch auch mal mit. Toll. Ja, 2016, ne? Podshow will auch mal ein bisschen anders sein. Ja. Muss ich mir das wirklich angucken? Nee, musst du nicht. Ich hab's mir gerade angeguckt, das ist totaler Quatsch. Ja, also weil ich hab mir auch vorgenommen, ach, es klingt jetzt hart lächerlich, ich wurde auf meinem Teamspeak-Server, wenn man vorbeikommen will, Casa Podshow, auf meinem Teamspeak-Server dafür sehr ausgelacht, aber ich werde das so durchziehen. Ich spare mir Klicks bei Sachen, die ich nicht gucken will und wo ich es auch lasse. Da ist mir selbst der Klick zu schlecht für. Letztens bin ich irgendwie aus Versehen auf einen Bild-Zeitungs-Link gekommen. Das wünscht man natürlich keinem. Und dann sagte mir die Seite, dann habe ich mich gewundert, warum lädt die Seite denn nicht? Ja, wenn du einen Adblocker benutzt, Dann lädt die Seite von Bild nicht mehr. Und womit? Schade! Mit Recht. Schade! Mit Recht. Ja, dann ist das halt so. Ja. Man muss auch mal an Klicks sparen. Ja? Man muss mit Klicks sparen, vor allen Dingen, wenn es um den IS geht. Wenn man sie dann gibt, dann sollte man sie einem Produkt geben, das von Non-PG kommt. Und dann sollte man da vielleicht auch einen Daumen hoch lassen. Das wäre schön. Muss man mal sagen. Ein Däumchen wäre immer ein Träumchen. Däumchen wäre toll. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, muss man wirklich sagen. Däumchen, Däumlinchen, Träumchen, ja. Ah, das wäre schön. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas Schönes? Nö. Gibt es bei Twitter irgendwas? Bei mir ist immer was los. Ich meine grundsätzlich in der Twitter-Sphäre. Zahlen und bei mir ist es ja so, es sind ja echte Follower. Ja. Man darf das ja nicht vergessen bei mir. Ne? Es sind ja echte Follower. Ja. Ich habe mich ja damals gewehrt gegen den Einkauf von, ich lass mal das. @elpocho81 einfach mal hinterher, weil da ist immer was los. Da ist wirklich immer was los. Das muss man wirklich sagen. Ich mal Twitter so durchscrollen. Ja, ich auch gerade, aber ich glaube, es wird fast gar nicht unterhaltsamer, diese Sendung, wenn ich mir das hier alles so durchgucke. Und ich sehe, ey, es ist richtig schlimm. Jetzt sehe ich den Deadline-Day-Werbes gerade sogar in meiner Timeline. Echt? Komplett. Das gibt's doch gar nicht. 1:20. Dann lese ich doch lieber jeden fünften Platz vor, 1:20 lang, bevor ich mir angucke, wie die mit gelber Farbe beschützt. Das ist wahr. Und für alle, die das auch so unterhaltsam fanden wie ich, Ja, und dass Gregor Teicher jetzt Seitenscheitel trägt, das sollte uns auch nochmal eine Sendung wert sein. Das sollte uns vor allen Dingen zu denken geben. Good old Gregor Teichert. Ich weiß noch, wie er mit, ich weiß noch damals, als er mit blond gefärbten Haaren nervös im Gigastudio war. Ja, ja. Und jetzt hat er sich prostituiert. Nee, ich würde ja auch da arbeiten, wenn sie sagen würden, hier, komm zu uns und krieg dafür Geld. Ja, ach, wäre das mal mit Spaß zum Job zu gehen. Stell dir das mal, komm. Aber so weit wollen wir jetzt nicht vorgreifen, um über Freude im Job zu reden. Ja. Das wäre was für die nächste WhatsApp-Ausgabe. Das könnten wir natürlich mal machen. Ne? Ja. Das war die 99. Non-PG-Ausgabe. Das bedeutet, dass bald die 100. kommt. Krass. Und was das wiederum bedeutet, dass da... Das kennt ihr ja schon aus der Vergangenheit. Wenn ich euch das sagen würde, das würde euch beunruhigen, muss ich wirklich sagen. Ja, was denn? In diesem Sinne, Martin de Maizière zu zitieren ist immer, immer gut. Ja, meinst du? Ja. Also alleine, wo Martin de Maizière draufsteht, da spare ich mir auch jeden Klick. Ja, das sollte man aber auch. Philipp Bark fehlt Bremen wieder mindestens 2 Monate. So. Ganz gut. Also mit diesem Content-Overblow beenden wir diese Sendung auch, Pocho. War schön. Ja, war wundervoll. Ich danke dir. Ich mir auch.